große Malice. Live auf Sunshine Live. Der fetteste Party-Tempel der Republik hier. Und jetzt schreiben wir mal so laut, dass die Dance Factory uns oben hören kann hier. Lauter, wir sind ja nicht in der Dance Factory! Live aus Dresden im Valley, ist den Party Champion Number One auf Sunshine Live. Bitches goes. Die Mega Party! Nullo für euch hier im Malis, unser Clubbing Man! Sunshine Life Motorola Mix Mission. Just Und alle Hände in die Höhe hier. Und wir zeigen unserem Gegner den Lieblingsfinger. Wir brauchen Fernsehen. Wenn es hier und kann euch hören! Melly's auf such a life! We'll be right back. The shit is totally sloppy. Only a fool would open up the way you do. Nobody likes the records that you play. All right? It's just completely whack. Face it. Face it. Yo, geht's los! Right. Geboren sind bei uns in der Dance Factory in Dresden am 4.3. Back to the past. Nicht so laut. We'll be right back. Das ist so gute Musik aus Sachsen. Elektro-Smoker, Beat-Einwerfer. Elektro-Smoker, Beat-Einwerfer. Elektro-Smoker, Beat-Einwerfer. Elektro-Smoker, Beat-Einwerfer. Elektro-Smoker. Television lab. text or a simple black box. We see the original graphic in very high resolution, which is very important to us. Put your hands up in the air, put your hands up in the air.

we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spirit, free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Raus, wenn ihr hören könnt, was hier los ist in der Dance Factory in Dresden. Olaf! Ihr seid noch viel zu leise, seid ihr viel zu leise. He will be able to speed up that day with all the children, black men and white men. Jetzt wollen wir euch alle hören. Den kompletten Club, die Großraum! world. Hey Mellies, was los? Wir sind live auf Sunshine Live hier! Und jetzt im Set für euch hier. Clubbing Man! Sunshine Live, Motorola Mix Mission. Seid ihr bereit? Ja. Achtung, jetzt geht's gleich los. Stelle fangen normalerweise alle an zu klatschen. Jawohl, der Battle. Here it comes. Wir sind live auf Sunshine Live. Wo sind eigentlich die ganzen Party-Leute? Hier aus dem Mellis. Life, Motorola Mix Mission. Und wir wollen Enthusiasmus! Feel this fire deep inside, burning strong where you can't hide. Join the elements tonight and see the light. When the darkness comes too strong, don't forget you're not alone. Join the elements tonight, you feel und set für euch Clubbing Man! Elements. Yeah! Also ich muss ja sagen, erstmal, jetzt habe ich 3-4 Platten gespielt, einen wunderschönen guten Abend nach Dresden. Und ich habe es ja bei den letzten Live-Übertragungen und auch in meiner Sendung schon gesagt, irgendwann ziehe ich ja nach Dresden, ich finde es ja so geil hier. Come on, here we go. Hier sind noch richtige Party-Leute! Yeah! Mission. Nach oben. Und jetzt mal alle anfangen zu klatschen. Ihr seid so geil. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, warum ich im Mellis auflege. Stop the beat! Auf Sunshine Live. Ich will euch jetzt alle mal hören. Die Musik wird erst wieder lauter, wenn ihr auch lauter werdet. Wo sind die Leute hier? We'll be right back. 1974 is the year that they are now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast. It's not just the music, it's the beat. Shock. The music they are planning to use to crumble the walls of Germany is this rotten, filthy, dirty, lewd, lascivious junk. It's not just the music, it's the beats. Another world. We'll be right back. another world. We'll be right back. Motorola Mix Mission. We'll be right back.